irren Osten dringt ein scharfer Eis auch jetzt hervor. Schneidend fährt durch die Luft, verzehret jeden Dunst und hascht des Tieres Odem selbst. Des grimmigen Tyranns des Winters Sieg ist nun vollbracht und stummer Schrecken drückt den ganzen Umfang der Natur.